Erste 3 Jahre lang gab es keinen Krieg. Aram und Israel kämpften nicht. Im dritten Jahr besuchte König Josaphat den König von Israel. Josaphat war König von Juda. Der König von Israel sagte zu seinen Leuten, Ramot in Gilead gehört uns. Wir müssen es von Aram zurückholen. Er fragte Josaphat, willst du mit mir nach Ramot in Gilead ziehen? Josaphat sagte, ja, ich helfe dir. Mein Volk und meine Pferde sind wie deine. Josaphat sagte zum König von Israel, frage zuerst Gott, was er dazu sagt. Der König von Israel rief 400 Propheten. Er fragte sie, soll ich gegen Ramot in Gilead kämpfen? Sie sagten, ja, kämpfe. Gott gibt dir den Sieg. Josaphat fragte, gibt es keinen anderen Propheten von Gott hier? Der König von Israel sagte, ja, es gibt noch einen. Sein Name ist Micha. Aber ich mag ihn nicht. Er sagt mir immer nur Schlechtes. Josaphat sagte, der König soll so nicht reden. Der König von Israel rief einen Diener. Er sagte, hol Micha, den Sohn Jimlas, schnell her. Die Könige saßen auf ihren Thronen in Samaria. Sie trugen schöne Kleider. Alle Propheten sprachen vor ihnen. Zedekia machte sich Hörner aus Eisen. Er sagte, Gott spricht, mit diesen Hörnern besiegst du die Aramäer. Alle Propheten sagten dasselbe. Sie sprachen, geh nach Ramot in Gilead. Du wirst gewinnen. Gott gibt es dem König. 13. Der Bote ging zu Micha. Er sagte, alle Propheten haben Gutes gesagt. Sag du auch etwas Gutes. 14. Micha sagte, so wahr Gott lebt, ich sage nur, was Gott mir sagt. 15. Micha kam zum König. Der König fragte, sollen wir nach Ramot in Gilead ziehen? Micha antwortete, ja, geh hin. Du wirst gewinnen. Gott gibt es dir. 16. Der König sagte zu ihm, ich sage dir, sprich die Wahrheit im Namen Gottes. 17. Micha sagte, ich sah Israel auf den Bergen. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Gott sagte, sie haben keinen Herrn. Jeder soll nach Hause gehen. 18. Der König von Israel sagte zu Josaphat, habe ich es dir nicht gesagt? Er sagt mir immer nur Schlechtes. 19. Micha sagte, höre Gottes Wort. Ich sah Gott auf seinem Thron sitzen. Viele Engel standen um ihn herum. 20. Gott fragte, wer kann Ahab täuschen? Wer bringt ihn dazu, in Ramot in Gilead zu sterben? 21. Ein Geist trat vor Gott. Er sagte, ich will ihn täuschen. Gott fragte, wie willst du das tun? 22. Der Geist antwortete, ich werde in den Propheten lügen. Gott sagte, ja, das wird klappen. Geh und tu's. 23. Gott hat einen Lügengeist in deine Propheten gelegt. Gott hat beschlossen, dir Böses zu tun. 24. Zedekia schlug Micha ins Gesicht. Er sagte, wie ist Gottes Geist von mir zu dir gekommen? 25. Micha sagte, du wirst es wissen, wenn du dich verstecken musst. Du wirst von Zimmer zu Zimmer fliehen. 26. Der König von Israel befahl einem Diener, nimm Micha. Bring ihn zu Amon, dem Stadtkommandanten. Bring ihn auch zu Prinz Jos. 27. Sag ihnen, der König sagt, sperrt ihn ins Gefängnis. Gebt ihm wenig Brot und Wasser. Das soll so sein, bis ich sicher zurückkomme. 28. Micha sagte, wenn du sicher zurückkommst, hat Gott nicht durch mich gesprochen. Er sagte, hört zu, alle Völker. 29. Der König von Israel und Josaphat zogen nach Ramot in Gilead. 30. Der König von Israel sagte zu Josaphat, ich verkleide mich. Du sollst deine Königskleider tragen. Der König von Israel verkleidete sich. Er ging in den Kampf. 31. Der König von Aram befahl seinen 32 Wagenführern, kämpft nur gegen den König von Israel. Kämpft gegen niemand anderen. 32. Die Wagenführer sahen Josaphat. Sie dachten, das ist der König von Israel. Sie griffen ihn an. Aber Josaphat schrie. 33. Die Wagenführer merkten, es war nicht der König von Israel. Sie ließen ihn in Ruhe. 34. Ein Mann schoss zufällig einen Pfeil ab. Er traf den König von Israel. Der König sagte zu seinem Fahrer, dreh um. Bring mich weg, ich bin verletzt. 35. Der Kampf wurde an diesem Tag sehr stark. Der König stand im Wagen. Er kämpfte gegen die Aramäer bis zum Abend. Blut floss in den Wagen. Am Abend starb er. 36. Bei Sonnenuntergang rief jemand im Heer, jeder soll nach Hause gehen. 37. Der König war tot. Sie brachten ihn nach Samaria. Dort begruben sie den König. 38. Sie wuschen den Wagen am Teich in Samaria. Hunde leckten sein Blut. Frauen badeten dort. So hatte Gott es gesagt. 39. Alles über König Ahab steht im Buch der Könige von Israel. Dort steht über sein Elfenbeinhaus. Dort steht über die Städte, die er baute. 40. Ahab starb. Sein Sohn Ahasja wurde König nach ihm. 41. Josaphat, der Sohn Asas, wurde König über Juda. Das war im 4. Jahr von König Ahab. 42. Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba. 43. Er lebte wie sein Vater Esa. Er tat, was Gott gefiel. 44. Aber die Opferstätten auf den Hügeln blieben. Das Volk opferte dort immer noch. 45. Josaphat hatte Frieden mit dem König von Israel. 46. Alles über Josaphat steht im Buch der Könige von Juda. Dort steht über seine Taten und Kriege. 47. Er entfernte die Leute, die schlechte Dinge taten, aus dem Land. Sie waren noch aus der Zeit seines Vaters da. 48. Damals gab es keinen König in Edom. Ein Verwalter war dort König. 49. Josaphat baute Schiffe für Gold aus Ophir. Aber die Schiffe fuhren nicht. Sie zerbrachen in Ezion-Geber. 50. Ahasja, Ahabs Sohn, sagte zu Josaphat, lass meine Leute mitfahren. Aber Josaphat wollte das nicht. 51. Josaphat starb. Er wurde in Davids Stadt begraben. Sein Sohn Jehoram wurde König nach ihm. 52. Ahasja, Ahabs Sohn, wurde König über Israel. Er regierte 2 Jahre in Samaria. Das war im 17. Jahr von Josaphat. 53. Er tat, was Gott nicht gefiel. Er lebte wie sein Vater und seine Mutter. Er lebte wie Jerobeam. Jerobeam hatte Israel zur Sünde geführt. 54. Er diente dem Gott Baal. Er betete Baal an. Er machte Gott, den Herrn Israels, zornig. Er tat alles wie sein Vater.